Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Hier gibt es wundervolle Kriminalhörspiele aus der Rundfunkgeschichte. Jeden Donnerstag liefert uns eines der neuen Superpower-ARD-Funkhäuser oder auch der Deutschlandfunk Kultur ein feines, skurriles, im besten Sinne gealtertes Kriminalhörspiel-Schätzchen. Heute schalten wir mal wieder zu einem Sender, den es nicht mehr gibt. Wo geht es hin? Wir schalten um zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart. Wie Sie sich vielleicht erinnern, gab es in Stuttgart ein ganz bestimmtes Funkatelier nur für Krimi-Hörspiele, nämlich dieses. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück. Richtig, das Studio 13. Rund 600 Hörspiele entstanden zwischen 1957 und 98 in dieser Sendereihe des SDR, der vor 25 Jahren im heutigen Südwestrundfunk aufgegangen ist. Und wenn von Studio 13 die Rede ist, können Sie sicher sein, dass ein ganz besonderes Highlight auf Sie wartet. Und das dieser Ausgabe stammt auch noch von Patricia Highsmith. Ever since I was 16 or 17, I get what is sometimes called creepy ideas. Schon mit 16, 17 Jahren bekam sie unheimliche Gedanken. Und die machten sie weltbekannt. Patricia Highsmith, Jahrgang 1921, war eine der größten Kriminalschriftstellerinnen des letzten Jahrhunderts. Der talentierte Mr. Ripley, Der Schrei der Eule, Ediths Tagebuch oder Tiefe Wasser zählen zu ihren bekanntesten Romanen. Alle wurden mehrfach verfilmt oder zu Theaterstücken und Hörspielen umgearbeitet. Die Creepy Ideas kamen Highsmith sicher durch die unglückliche Kindheit. Die Mutter und der Stiefvater führten ein unstetes Leben zwischen New York und Texas. Ein richtiges Zuhause lernt sie nie kennen. Vertrauen in Beziehungen ebenso wenig. Sie liest große Werke der Literatur viel zu früh und entdeckt das Schreiben als Ersatz fürs Leben. Wanna hear one of my ideas for a perfect murder? Die Idee für den perfekten Mord kommt Highsmith mit 28 Jahren, gleich in ihrem ersten veröffentlichten Buch. Soll ich Ihnen mal den perfekten Mord an Ihrer Frau ausmalen? Sie können es vielleicht eines Tages gebrauchen. Und diese Geschichte hieß Strangers on a Train. Bei uns zwei Fremde im Zug. Wir begehen jeder einen Mord für den anderen. Zwei Fremde im Zug wurde gleich ein Erfolg. Und als der Filmregisseur Alfred Hitchcock die Geschichte 1951 ins Kino brachte, wurde der Name der Autorin im Nu bekannt. Schlappe $7.500 soll Patricia Highsmith für die Filmrechte bekommen haben. Hitchcock hatte, wie üblich, seinen bekannten Namen nicht ins Spiel gebracht, als seine Agenten von Warner Brothers bei Highsmiths Verlag vorstellig wurden. Schon in Zwei Fremde im Zug zeigte Patricia Highsmith, dass sie eine Meisterin des psychologischen Krimis war und eine Meisterin der Ambiguität, auch im moralischen Sinne. Das werden Sie in unserem nun folgenden Radiokrimi ebenfalls erkennen. Vorab eines, meine Damen und Herren. Wir haben für Sie das erste Highsmith-Hörspiel, das in Deutschland je produziert wurde. Eine Rarität also, weniger bekannt als die 5 Tom Ripley-Hörspiele oder der Zwei Fremde im Zug, Zweiteiler, aus dem wir eben einen Ausschnitt gehört haben. Und auch nicht so lang. Es heißt schlicht Der Killer und basiert erstaunlicherweise nicht auf einem Highsmith-Roman oder einer Kurzgeschichte, sondern auf einem Drehbuch. Jane Wyman, presented tonight by New Gleam. The toothpaste for people who can't brush after every meal. And now, Jane Wyman. Good evening. Die Jane Wyman präsentiert Krimiserie beim amerikanischen Fernsehsender NBC, lieferte in jeder Folge spannende Geschichten, umrahmt von Zahnpasta-Werbung. In der Folge vom 12. Dezember 1957 präsentierte Wyman einen Kurzfilm namens

Ja, und die An- und Absage dieses Krimis sprach Manfred Georg Herrmann. Dieses Hörspiel lief erstmals am 25. Juni 1973 im Süddeutschen Rundfunk. Wir erinnerten an die Autorin Patricia Highsmith, die in dieser Woche Geburtstag gehabt hätte. Der Killer war das erste Hörspiel nach Highsmith, das in Deutschland produziert wurde. Aus der akustischen Bibliothek. Siegfried Wischnewski liest von Patricia Highsmith Barbaren. Es brauchte noch einmal zwei weitere Jahre, bis 1975 das zweite Highsmith-Radiostück kam. Barbaren aus dem WDR war dann aber eher eine kurze szenische Lesung als eine Dramaturgie in verteilten Rollen. Erst Ende der 80er ging es los. Innerhalb weniger Jahre erschienen zunächst beim Norddeutschen Rundfunk Der Schrei der Eule, Der Stümper und Der Geschichtenerzähler, im Südwestfunk schließlich der sogenannte Ripley-Zyklus. Der talentierte Mr. Ripley, Ripley Underground, Ripley's Game, Der Junge, der Ripley folgte und Ripley Underwater. Also die fünf Geschichten um die Morde des Tom Ripley. Tom wusste, dass alles, was er vorbrachte, hoffnungslos war. Nicht nur, weil Murchison sich nicht erweichen ließ, sondern weil da ein Bruch war in seiner eigenen Argumentation. Sie sind ein guter Beobachter. Da meinen die Leute, ich sehe keine Kleinigkeiten. Er wies den Wein zurück. Das war eine Kränkung. Eine weitere hässliche Beleidigung. Tom ergriff die Flasche fast im gleichen Moment, in dem Murchison sie hart auf den Fußboden stellte und schlug sie Murchison seitlich an den Kopf. Tom ergriff den ersten Gegenstand, der ihm in die Hand kam. Es war ein leerer Kohleneimer und ließ ihn auf Murchisons Kopf niedersausen. Einmal und dann noch einmal. Schon 34 Jahre alt ist dieses Tom Ripley-Radiohörspiel des Südwestfunks bzw. Hessischen Rundfunks mit Ernst Jacobi als Erzähler. Und in diesem Stil wurden seit dieser Zeit viele Radiofassungen von Buchvorlagen vertont, mit einer prominenten Erzählstimme und kurzen szenischen Einsprengseln. Anders ist es bei der Länge dieser Vorlagen auch kaum möglich. Wir brachten ja eben den Thriller Der Killer. Und da wurden die Szenen ohne Erzählerfigur hintereinander gesetzt. Aber klar, Der Killer war ja auch eine Adaption von Patricia Highsmiths 30-minütigem Fernsehkrimi-Drehbuch A Perfect Murder von 1957. Der Killer war das erste von drei Highsmith-Hörspielen aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, dessen Musik wir hier noch hören. Das letzte erschien 1993 und das war die besagte Adaption von Highsmiths Erstlingswerk Zwei Fremde im Zug. Wir begehen jeder einen Mord. Für den anderen. Ich bringe Ihre Frau um und Sie meinen Vater. Wir haben uns im Zug getroffen und kein Mensch weiß, dass wir uns kennen. Perfekte Alibis, verstehen Sie? Ja, und das hier ist im Übrigen der Schauspieler Jens Wawracek als einer von zwei Fremden im Zug. Und Jens Wawracek kennen Sie selbstverständlich als sehr berühmten zweiten ehrenamtlichen Juniorassistenten und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar. Echte Profis also. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen? Das sieht ja so aus, als würdet ihr eure eigenen Fähigkeiten in Frage stellen. Nun, die Fragezeichen sind ein Symbol für das Unbekannte und ungelöste Rätsel, die wir zu lösen versuchen. Wir konnten schon eine Reihe von... Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Jede Woche erscheint eine neue Folge von Kein Mucks, wo immer Sie Podcasts empfangen wollen. Zuerst immer in der ARD-Audiothek. Aber an welchem Wochentag nochmal? An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen. Und sollten Sie nun nach dem ältesten Krimi Lust auf das aktuellste Hörspiel nach Patricia Highsmith bekommen haben, hier nebenan in der ARD-Audiothek finden Sie Der süße Wahn, eine ganz neue Produktion, ein Zweiteiler des Norddeutschen Rundfunks nach Highsmiths sechstem Roman von 1960. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Das wäre schön. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute.